طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. We begin mit dem Namen Allahs, des Ar-Rahman Ar-Rahim, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung, denn wenn Allah azza wa jalla recht leitet, der ist recht geleitet und wir es niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wir suchen Zuflucht davor, dass Allah azza wa jalla uns in die Irre leitet, denn derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala irre geleitet wird, ist irre geleitet, ist wirklich irre geleitet und wir es niemanden finden können, der ihn recht leitet. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung und jede Erfindung ist ein Irrtum und jeder Irrtum führt nicht ins Paradies, sondern führt in die Hölle. Möge Allah azza wa jalla mich und euch vor ihrer Hitze bewahren. Zunächst einmal beginnen wir, da wir gerade eben das Maghrib-Gebet verrichtet haben, und möge Allah azza wa jalla es von uns allen annehmen. So berichtet uns Abdullah ibn Amr ibn al-As, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm und mit seinem Vater zufrieden sein. Er sagte, wir beteten einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam das Maghrib-Gebet. Dann kehrte nach dem Maghrib-Gebet nach Hause, kehrten nach dem Maghrib-Gebet manche Leute nach Hause und andere blieben in der Moschee sitzen. Das heißt, sie blieben in der Moschee sitzen und warteten auf das Isha-Gebet. Daraufhin kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam eilend. Er kam eilend, während er schnaufte und sagte, sallallahu alaihi wa sallam, eilend, während er schnaufte und machte, und seine Knie waren frei. Und in diesem Moment sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, freut euch oder ich verkünde euch die frohe Botschaft. Dies ist euer Herr. Er hat gerade eine Tür vom Himmel geöffnet und er prahlt mit euch vor den Engeln und sagt, schaut auf meine Diener. Sie haben gerade eben eine Pflicht erfüllt und warten auf die nächste. Dieser Hadith ist überliefert in Sahih ibn Majah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam eilend. Warum? Weil er diese Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hatte. Und der Prophet alaihi sallam ist angehalten, die Botschaft zu überbringen. Allah sagte zu ihm, بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Das heißt, verkünde, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist. Und deswegen kam er eilend und hat diese Information nicht für sich selbst behalten, sondern uns allen diese frohe Botschaft verkündet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch mit diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam erfassen. Wir warten nicht nur auf das Isha-Gebet, sondern wir nutzen die Zeit auch auf die beste Art und Weise, und zwar mit dem Streben nach nützlichem Wissen für unser Diesseits und für unser Jenseits. Wir beginnen, liebe Geschwister, auf der achten Seite. Im zweiten Abschnitt, nichts im Leben eines Gläubigen ist schöner als die Nähe zu seinem Herrn. Da bitte ich den Bruder Muhammad bitte zu lesen. Barakallahu. Umso mehr erfreut sich sein Herz, wenn er sich vergegenwärtigt, wie ihm die Huld Allahs zuteile wurde, wo doch zahlreiche Menschen es vorziehen, Allah fernzubleiben. Diese Gunst ist, sich vor dem Herrn der Welten niederwerfen zu dürfen. Eine Gunst, nicht etwa eine Last, wie es die Achtlosen empfinden, weswegen sie ihre Gebete ohne Gegenwart ihrer Herzen verrichten. Unser Vorbild in allen Lebensbereichen, unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam, beschrieb das Gebet als Quelle der Ruhe, als er zu seinem Gebetsrufer Bilal ibn Rabah radiallahu anhu gesagte, er sagte, Ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. O Bilal, rufe auf, um das Gebet zu verrichten, lass uns dadurch zur Ruhe kommen. Warum sollten das Herz und die Seele nicht zur Ruhe gelangen, wo doch das Gebet die beste Form des Gedenkens darstellt? Denn es beinhaltet die verschiedensten Arten des Gedenkens an Allah. Dabei werden die Worte Allahs rezitiert, es werden Bittgebete gesprochen und es werden Dhikr aufgesagt. Mit Dhikr meint man alle Formen, durch die man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Und das Salah natürlich, ihr wisst, die Gelehrten rahimahumullah ta'ala haben darüber diskutiert, was ist die wertvollste Tat bei Allah azza wa jall. Und sie kamen, die Mehrheit kam zum Entschluss, dass die beste Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala das Salah ist. Denn das Salah vereint und verbirgt verschiedenartige und zahlreiche Formen der Gottesdienste, der Ibadah. Und Dazu gehört natürlich das Lesen des Koran Karim, aber auch das Tahmid und das Tasbih, das heißt die verschiedenen Arten Allah Azza wa Jalla zu lobpreisen. Und all diese Gebetstexte oder alle Formen des Gedenkens nennen wir im Arabischen Dhikr. Dhikr kommt vom arabischen Verb Dhakara und Dhakara bedeutet erwähnen. Das heißt, dass man seinen Herrn erwähnt. Und wie erwähnt man seinen Herrn? Indem man auf die beste Art und Weise, natürlich indem man Koran al-Karim liest. Und die beste Ibadah, die beste Form der Annäherung zu Allah ist das Salah. Da der Gesandte Allah s.a.w. selbst gesagt hat, und wisset, dass die besten eurer Taten die Gebete sind. Doch nicht nur die Zunge preist Allah. Vielmehr drückt der ganze Körper vollkommene Demut und Unterwerfung aus. Den Genuss allerdings erlangt von den Betenden nur derjenige, der es schafft, sein Herz sich niederwerfen zu lassen. Jene Niederwerfung, über die Imam Ibn Qayyim rahimullah sagte, ein Gelehrter wurde gefragt, wirft sich das Herz nieder? Dieser antwortete, oh ja, bei Allah, eine Niederwerfung, von welcher es sich nicht erheben, wird bis zum Tage der Auferstehung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Gebet Grund zur Freude war. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Und mein Grund zur Freude ist im Gebet. Oder mein Grund zur Freude wurde mir ins Gebet gesetzt. Doch wie gelangt man zu diesem Genuss im Gebet? Und wie lässt man das Herz durch das Gebet Ruhe empfinden? Und wie kommt man zur Demut im Gebet? Diesen Fragen wollen wir in diesem Buch nachgehen. Es ist eine Anleitung zur Demut mit dem Ziel, durch besseres Verständnis der Handlungen und Aussagen im Gebet die Gegenwart des Herzens zu erreichen. Denn sicherlich kann ein Herz, das den Sinn der Dhikr und Handlungen im Gebet nicht begreift, nicht mit Demut erfüllt sein. Umso wichtiger ist es, die Geheimnisse des Gebets und dessen Weisheiten zu lernen. Dabei beginnen wir nicht etwa mit der ersten Handlung innerhalb des Gebets, sondern holen weiter aus und beschäftigen uns zuerst mit der Bedingung des Gebets, wie der Gebetswaschung und anderen Voraussetzungen, die zur Aufwärmung des Herzens vor dem Gebet dienen. Und damit der Genuss nach Ende des Gebets erhalten bleibt, betrachten wir ebenfalls die Dhikr nach dem Gebet etwas näher, um deren Früchte zu kosten und die Demut auch nach dem Gebet aufrechtzuhalten. Möge Allah, der Erhabene, unsere Herzen reinigen und es mit Demut füllen und möge er uns den Genuss des Gebets kosten lassen. Amin. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran Karim, oder zuerst einmal, wir haben erfahren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet Erholung und Ruhe und Freude empfunden hat. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, nicht jeder von uns empfindet das. Und in Wirklichkeit ist es auch nicht so, dass man diese Freude und diesen Genuss und diese Ruhe in jedem Gebet gleichmäßig empfindet. Es kann sein, dass du in manchen Gebeten diesen Genuss empfindest, in manchen Gebeten nicht. Manche empfinden es einmal im Jahr, wenn sie im Ramadan im Tarawih-Gebet sind. Andere empfinden es, wenn sie in der heiligen Moschee in Mekka beten. Der nächste empfindet es einmal die Woche im Jum'a-Gebet. Und andere empfinden es täglich in ihren Gebeten. Das heißt, die Menschen sind unterschiedlich. Und der Mensch selbst unterscheidet sich von Salah zu Salah. Tatsache ist aber, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Hört, mit dem Gedenken Allahs beruhigen sich die Herzen. Mit dem Gedenken an Allah beruhigen sich die Herzen. Die Frage ist aber jetzt, wodurch beruhigen sich die Herzen? Mit dem Dhikr. Und der Dhikr, wie zum Beispiel das Lesen des Koran al-Karim. Warum empfinden manche Leute Ruhe beim Lesen des Koran und genießen das Gebet und andere sind unruhig und empfinden keinen Genuss und keine Freude? Sogar manche, wie der Autor gesagt hat, sind achtlos und empfinden das Gebet als eine Last. Es gibt niemanden, der sein Gebet nicht verrichtet und der sein Gebet vernachlässigt. Es gibt niemanden unter den Muslimen, der nicht sein Gebet verrichtet, ohne dass er dieses Gebet als eine Last empfindet. Denn wenn er das Gebet genießen würde, könnte er es niemals unterlassen. Und die Antwort darauf finden wir im Koran al-Karim. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Das heißt, wollen Sie denn nicht über den Koran sorgfältig nachdenken? Oder sind an den Herzen Ihre Verriegelungen angebracht? oder sind an ihren Herzen die Verriegelungen angebracht, al-Aqfal. Diese Verriegelungen, die am Herzen angebracht sind, wie ein Schloss an einer Tür. Also heißt es in der, im Tafsir von Muqatil, rahimahullah ta'ala, er sagt, das heißt ein Siegel, das heißt ein Siegel auf dem Herzen, als ob das Herz eine Türe sei, an der hastig gerüttelt wird. Wer rüttelt hastig am Herzen? Der Dhikr. Der Dhikr will zum Herzen gelangen, aber er kann nicht, weil das ein Schloss. Am Herzen ist ein Siegel, als ob das Herz eine Türe sei, an der hastig gerüttelt wird, an der jedoch eine Verriegelung angebracht wurde. Das, der Dhikr will zum Herzen, aber es ist versperrt, der Weg ist versperrt. Und das ist ein sehr schönes Gleichnis, und das ist nicht nur ein Gleichnis, das ist die Wirklichkeit, auch wenn wir dieses Siegel nicht sehen können, auch wenn wir diesen Riegel nicht sehen können, auch wenn wir dieses Herz nicht sehen können, so ist die Wirklichkeit trotzdem so, wie Allah und sein Gesandter es uns mitgeteilt haben. Aber jeder von uns weiß, wenn er den Koran al-Karim, wenn er eine Ayah einmal liest, ist es nicht so, wie wenn er es ein zweites Mal gelesen hat. Und wenn er es ein drittes Mal liest, ist es nicht so wie beim zweiten Mal. Und so weiter und so fort. Das heißt, je öfter er an dieser Tür rüttelt oder an diesem Riegel rummacht, irgendwann löst sich dieser Riegel. Irgendwann löst sich dieser Riegel und der Dhikr gelangt zum Herzen. Und das ist eine Erfahrung, die jeder macht, wenn er einen Dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, ob das ein Dua ist, den er spricht, oder eine Ayah im Koran ist, die er aufsagt, mehrmals wiederholt, irgendwann mal lockert sich dieser Riegel. Aber das bedarf eben einer Verinnerlichung, wie Allah sagte, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, wollen sie denn nicht über den Koran Karim nachdenken. Deswegen ist es zentrales Thema in unserem folgenden Unterricht, inshallah ta'ala, dass wir uns über die Bedeutungen der Bedingungen des Gebetes an sich und auch der Adhkar nach dem Salah bewusst machen wollen. Jetzt beginnen wir inshallah mit dem ersten Kapitel. Das erste Kapitel heißt was? Khushu' und wurde übersetzt mit die Demut. Und dazu möchte ich erst einmal ein paar Worte verlieren, bi'idhnillahi ta'ala. Denn wir wollen uns anschauen, was bedeutet Khushu' im Arabischen und was bedeutet Demut im Deutschen und stimmt das eine mit dem anderen überein? Gibt es Überschneidungen oder sind das eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe? Keine Angst, ich werde versuchen, das zu erklären, was ich jetzt sage. Möge Allah mir dabei helfen. Demut laut Duden bedeutet Folgendes. In der Einsicht in die Notwendigkeit und im Willen zum Hinnehmen der Gegebenheiten begründete Ergebenheit. Alles klar? Nein. In der Einsicht in die Notwendigkeit und im Willen zum Hinnehmen der Gegebenheiten begründete Ergebenheit. Vielleicht, wenn man den Satz am Ende anfängt, es ist eine Art Ergebenheit. Aber diese Ergebenheit ist eben aufgebaut auf die Einsicht und auf den dass es so ist, wie Allah und sein Gesandter, wenn wir es jetzt religiös betrachten wollen, wie Allah und sein Gesandter es uns mitgeteilt haben, und es aufgebaut auf dem Willen, das heißt, du ergibst dich freiwillig. Du siehst ein und ergibst dich freiwillig und nimmst alles so hin, wie man es dir gesagt hat. Das heißt, in anderen Worten, sie sagen uns, Demut ist eine Form der absichtlichen Ergebenheit. Und Synonyme dafür im Deutschen sind für Demut Ergebenheit, Hingabe und Opferbereitschaft. Das haben wir jetzt verstanden, okay? Das wissen wir jetzt, was Demut im Deutschen bedeutet. Khushu' im Arabischen, sprachlich gesehen, bedeutet mit seinem Blick auf den Boden schauen. Das heißt, seinen Blick senken, seinen Blick auf den Boden schauen. Und seine Stimme ebenfalls zu senken. Nicht zu erheben, sondern eben leise zu sprechen. Das bedeutet Khushu'. Khushu' bedeutet auch Ruhe. Das ist die quasi die sprachliche Bedeutung dieses Wortes. Wenn wir von Khushu' religiös sprechen, dann meinen wir den, wenn wir sagen Khushu' allgemein, dann meinen wir meistens den Khushu' in unserem Herzen. Das ist natürlich jetzt erklärt mit dem Wort an sich, ja, aber ich will nur sagen, meistens, wenn man von Khushu' redet, dann meint man nicht Khushu' der Augen, dass man nach unten schaut, oder Khushu' des Körpers, dass man in Ruhe ist, sondern man meint damit den Khushu' des Herzens. Den Khushu' des Herzens, was auch immer das bedeutet. Dann bedeutet, religiös gesehen, haben manche den Khushu' definiert als das Ruhefinden. Das Ruhefinden. Oder das beruhigt sein. Andere haben es definiert als, dass man mit den Gedanken nicht abschweift. Dass man mit den Gedanken nicht abschweift. All diese Bedeutungen gehören in das Spektrum Khushu', gehören in den Kreis Khushu'. Wir haben drei verschiedene Etappen des Khushu'. Die erste Etappe des Khushu', die verlangt ist, ist der Khushu' in Bezug auf deinen Körper. Khushu' in Bezug auf deinen Körper im Salah, darunter verstehen wir, dass du nicht herumzappelst, dass du dich nicht bewegst, dass du nicht deinen Kopf nach links drehst und nach rechts drehst, sondern dass du im Gebet ruhig bist. Stellt euch jemand vor, akramakumullah, jemand, der auf Toilette gehen muss, ja, wie er in seinem Gebet unruhig ist und zappelt oder hungrig ist. Aber besonders das Beispiel, dass er auf Toilette gehen muss, ist treffend. Diese Person, die vielleicht sich schon bewegt, nach links und nach rechts, ja, er ist unruhig. Das ist kein Khushu'. Khushu' ist, wenn man von außen nicht sehen kann, dass er sich bewegt. Deswegen, manche Gelehrte haben sich gefragt, ab wann gilt jemand nicht mehr als Betender? Also ihr wisst ja, manche Leute im Gebet, die machen viele Bewegungen. Ab wann gilt er nicht mehr als Betender? Wann kann man sagen, ach, das war kein Gebet, bitte mach das nochmal. Ja? Da haben sie gesagt, ja, wenn er seine Bewegungen so viel sind, dass man sagt, der betet gar nicht. Beispiel, jemand läuft in der Moschee im Kreis. Keiner würde auf die Idee kommen und sagen, der betet. Aber manchmal sind Leute zum Beispiel im Sitzen so ruhig, dass man denkt, sie beten und dann will man nicht an ihnen vorbeilaufen. Und dann merkt man, der betet gar nicht. Das war eine Art Khushu' in Bezug auf seinen Körper. Die zweite Art Khushu' ist in Bezug auf den Blick und das bedeutet, dass man seinen Blick senkt und auf den Boden schaut, idealerweise. Und die dritte Form des Khushu' ist in Bezug auf die Stimme, dass man eben nicht schreit, nicht mit, das hat jetzt nichts zu tun damit, ob man laut oder leise liest im Salah, das hat eine andere Angelegenheit. Aber auch dieses Lesen und auch diese Stimme kann demütig klingen, und zwar, dass sie eben, dass damit nicht geschrien wird, sondern dass eben ein angemessener Ton gewählt wird, denn man macht sich bewusst, man steht vor dem Ar-Rahman, Ar-Rahim, subhanahu wa ta'ala. Diese drei Arten von Khushu' in Bezug auf den Blick, auf den Körper und auch in Bezug auf die Stimme, sind ein Hinweis für den Khushu' des Herzens. Sind ein Hinweis auf den Khushu' des Herzens. Und deswegen sagte einer der Imame der Tabi'in, der heißt Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, er ist gestorben im Jahr 94, als er einmal jemanden gesehen hat, im Gebet, der eben sich viel bewegt hat, hat er gesagt, لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wenn sein Herz Khushu' hätte, dann hätten auch seine Extremitäten Khushu', dann hätte auch sein Körper Khushu'. Insofern haben wir gesagt, dass das Äußerliche Hinweis ist auf das Innerliche. Und das ist überliefert in Sharh as-Sunnah von Imam Baghawi, rahimahullah ta'ala, der gestorben ist im Jahr 516. طيب. Und ansonsten, Gott bewahre, wir haben gesagt, es ist ein Hinweis. Es ist kein Beweis. Es ist kein hundertprozentiger Beweis. Aber es ist ein Hinweis, Denn es gibt auch den sogenannten heuchlerischen Khushu'. Der heuchlerische Khushu', das überliefert Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala über Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala, er sagte, das heuchlerische Khushu' ist, wenn man äußerlich demütig aussieht, aber mit den Gedanken einer ganz anderen Welt ist. Möge Allah uns davor bewahren, davor schützen. Wir beginnen mit dem ersten Kapitel. Ihre Wichtigkeit. Khushu', die Demut. Taban, Entschuldigung, und eine Sache. Wir haben jetzt gesagt Khushu' und Demut. Also ihr habt gesehen, die deutsche Bedeutung ist ein bisschen anders. Ne? Also wenn man nicht sagen will, sogar was ganz anderes eigentlich. Deswegen, inshallah, wir sagen zwar manchmal Demut und manchmal Khushu' abwechselnd. Wir meinen die Definition im Arabischen und nicht die deutsche Definition. Khushu', die Demut. Ist das erste Wissen, das verloren geht? Dazu berichtet Shaddad ibn Aus, radiallahu an, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Inna awwala ma yurfa'u minan nasil khushu'. Das erste, was den Menschen genommen wird, ist die Demut. Abu al-Darda, radiallahu an, berichtete, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi l-ummatil khushu' hatta la tara fiha khashi'a. Das erste, was dieser Gemeinschaft genommen wird, ist die Demut, sodass du keinen Demütigen mehr sehen wirst. Hudhayfa radiallahu anhu sagte, das erste, was von eurer Religion verloren geht, ist die Demut. Und das letzte, was von eurer Religion verloren geht, ist das Gebet. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, das müssen wir ein bisschen verinnerlichen, weil er sagt, das erste, was von der Religion verloren geht, ist die Demut. Und das letzte ist das Gebet. Wir können daraus mindestens zwei Sachen schlussfolgern. Nummer eins, dass die Demut ein Schutz ist für deine Religion, für dein Gebet. Genauso wie derjenige, der freiwillige Gebete verrichtet, wohl kaum vernachlässigt sein wird in seinen Pflichtgebeten. Denn wenn er mal müde ist und wenn er mal faul ist, dann leidet darunter die freiwilligen Gebete, aber nicht sein Pflichtgebet. Aber wenn er keine freiwilligen Gebete hat, woran soll er sparen? Und genauso in Bezug auf das Salah. Wenn das Salah ausgeschmückt wird durch lange Ayat, die man liest im Koran, und durch viel Tasbih und viel Dua und das Gebeten der Gemeinschaft und so weiter und so fort, wenn man dann spart, spart man an diesen Vollkommenheiten. Aber man spart nicht an der Essenz. Aber wenn es keine Demut gibt und keinen Schmuck im Salah gibt, woran soll er sparen, wenn er nicht an den Vollkommenheiten sparen kann, weil keine da sind? Dann spart er an den Pflichten des Gebetes und an den Bestandteilen des Gebets, an denjenigen Dingen, die das Gebet ausmachen. Das Erste, was die Umma verliert, ist das Khushu' im Salah. Die Umma, das heißt jeder Einzelne, wenn er von seiner Religion abdriftet. Und das Letzte ist das Salah. Und deswegen sagte Imam Ahmad rahimahullah ta'ala über diese Aussage, er sagte, von jeder Sache, wenn man sie betrachtet, wenn das Letzte davon weg ist, bleibt dann von der Sache noch was übrig? Wenn von irgendeiner Sache, was du dir vorstellst, das Letzte davon weg ist, das Letzte, das heißt, alles andere ist schon weg, sonst wäre es nicht das Letzte. Wenn von einer Sache das Letzte verschwindet, dann ist davon nichts mehr übrig. Deswegen, das Gebet ist die entscheidende und wichtigste und erste Säule nach dem Glaubensbekenntnis. Weil das macht deinen Islam aus, das macht deine Religion aus. Nein. Die Demütigen unter den Dienern Allahs werden im Koran in vielen Stellen erwähnt. So sagt Allah, sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen und sie pflegten vor uns demütig zu sein. In der nächsten Ayah heißt es ebenfalls, Allah SWT sagt sinngemäß, gewiss, muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige Frauen, almosengebende Männer und almosengebende Frauen, fastende Männer und fastende Frauen, die ihre Scham hüten, Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten, und Allahs vielgedenkende Männer und für Allahs vielgedenkende Frauen, für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Für jeden einzelnen von diesen, einer davon, sind die Khashi'un. Wir springen auf den letzten Absatz dieser Seite. Auch den Lohn, den er für die Demütigen vorbereitet hat, erwähnt Allah. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati wa akhbatu ila rabbihim. Das ist der Khushu'. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und sich vor ihrem Herrn demütigen, also Khushu' haben, das sind die Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Und ihr habt ja gesehen, dass durch den Khushu', liebe Geschwister, gelangt man zum Genuss im Salah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es genossen hat. Und ihr seht ihr, subhanallah ta'ala, jetzt versteht ihr die Aussage von Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, als er sagte sinngemäß, in Dunya gibt es einen Paradiesgarten. Wer diesen Paradiesgarten nicht betritt, wird auch den Paradiesgarten im Jenseits nicht betreten. Wer in diesem Leben sein Salah nicht genießt, wie soll er bei Allah subhanahu wa ta'ala die Wonne genießen? Das eine ist für das andere. Überspringt die Eier, weiterhin tadelt. Weiterhin tadelt Allah diejenigen, die noch nicht zur Demut gelangt sind, indem er sagt, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, für die Muslime, die Gläubigen, du und ich, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist? Und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben und viele von ihnen sind Frevler. Ibn Mas'ud, radiallahu anhuma, sagte, zwischen unserem Eintritt in den Islam und dem Tat Allahs an uns durch diese Ayah lagen nur 4 Jahre. 4 Jahre. Also, sie sind Muslim geworden an einem bestimmten Tag und 4 Jahre später tadelt Allah Azza wa Jal diese Menschen, dass sie nicht demütig in ihrem Salah sind. Er hat ihnen Zeit gegeben. Sie hören die Ayat, sie hören die Predigten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie hören seine Ermahnungen alaihi salatu wasalam. Sie sehen ihn als Vorbild vor sich, aber das hat nicht zu ihrem Khushu' geführt. Deswegen kam der Tadel von Allah Azza wa Jal. Unser einer ist 20 Jahre im Islam, 30 Jahre Muslim, 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre. Die Frage ist, wie viele Jahre? Allah sagt, ist es denn nicht Zeit geworden langsam? Wie viele Jahre möchtest du noch von mir haben, dass du endlich diesen Khushu' im Salah empfindest? Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, Allah erwartet die Herzen der Gläubigen, so tadelt er sie nach 13 Jahren der Offenbarung des Korans. Dieser Vers der Demut war vielen Menschen ein Anlass zur Reue. Al-Qurtubi rahimullah sagt, diese Ayah, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung, war der Grund für die Reue des Fudail ibn Iyad radiallahu an und des ibn Rahimullah und des ibn al-Mubarak. Also zwei Menschen, wir sehen jetzt, die haben diese Ayah gehört, aber sie haben diese Ayah gelauscht und diese Ayah in ihre Herzen dringen lassen und sie war Anlass dafür, dass sie Tauba gemacht haben. Das heißt, sie waren Muslime und Sünder und haben was nicht was gemacht, aber wir gleich sehen werden, aber sie haben die Ayah gehört und das hat ihr Leben um 180 Grad gedreht. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, gestorben 181, wurde nach dem Beginn seiner Enthaltsamkeit gefragt. Da sagte er, eines Tages war ich mit meinen Brüdern im Garten, als die Bäume Früchte der verschiedensten Sorten trugen. Wir aßen und tranken bis in die Nacht hinein und schliefen dann ein. Ich war damals begeistert vom Oud. Oud spielen und vom Trommeln. Oud ist ein bestimmtes Instrument. Ja. Ich wachte auf und fing in der Nacht an zu spielen. So spielte ich eine Melodie, die Rashin es-Sahar benannt wird. Auf dem Baum saß ein Vogel und zwitscherte. Doch das Oud wollte nicht spielen, wie ich das wollte. Plötzlich sprach das Instrument, wie ein Mensch spricht, und sagte, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist? Da sagte ich, doch, O Allah, ich zerbrach das Oud und trennte mich von meinen Freunden. Das war der Beginn meiner Enthaltsamkeit. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, ist ein Imam Ahl-Sunnah al-Jama'a, rahimahullah ta'ala, der, wie es am Anfang heißt, wurde über nach seiner Enthaltsamkeit gefragt, auf Arabisch als Zuhd, weil er sich eben oft zurückgezogen hat von den Menschen und nicht unter den Gemeinschaften war. Und der Grund war ganz einfach. Ein Gelehrter namens Nu'aym ibn Hammad fragte ihn einmal sinngemäß: Du bist immer zu Hause, fühlst du dich nicht einsam? Dann sagte er: Wie sollte ich mich einsam fühlen, während ich mich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und mit seinen Gefährten aufhalte? Wie sollte ich mich da einsam fühlen? Und das war, wie hat er sich mit ihm beschäftigt? Eben mit den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sein Herz war dafür bestimmt. Sein Herz hat sich dafür geöffnet und hat darin seine Freude gefunden. Der eine findet seine Freude mit dem Reden mit seinen Freunden und mit nachts wachbleiben bis 2, 3 Uhr nachts in der Nacht. Und der nächste findet seine Freude, indem er Computer spielt und zockt und solche Sachen macht. Und diese Menschen finden ihre Freude, indem sie ein Buch lesen und das Gefühl haben, sie leben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und mit seinen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Was Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, betrifft, so war der Grund für dessen Reue, dass er ein Verhältnis mit einer Frau hatte, die mit ihm verabredet war. Als er die Mauer bestieg, um zu ihr zu gelangen, hörte er jemanden die Aya lesen: Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist? Da sagte er: Doch, es ist Zeit. Die Wichtigkeit des Khushu' zeigt sich ebenfalls durch das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in welchem er bei Allah Zuflucht vor mangelnder Demut sucht. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Das heißt, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Wissen, das nichts nützt, oder Wissen ohne Nutz. Wa min qalbin la yakhsha'. Und vor einem Herzen, ich suche Zuflucht bei dir vor einem Herzen, das nicht demütig ist. ومن نفس لا تشبع und vor einer Seele, die nicht satt wird, ومن دعوة لا يستجاب لها und vor einem Bittgebet, das nicht erhört wird. Dabei, das Bittgebet, das nicht erhört wird, wird entweder nicht erhört, weil er zum Beispiel, weil derjenige, der Dua macht, bestimmte Sachen getan hat, die Allah Azza wa Jal davon abhalten, dass er in dieses Bittgebet erhört. Also sprich Sünde. Aber auch kann man Zuflucht suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala vor einem Bittgebet, das nicht erhört wird, weil es ein Bittgebet ist, das Übertreibung beinhaltet. Ja? Ein übertriebenes Bittgebet ist auch kein erlaubtes Bittgebet und man sucht Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor diesen zwei Arten von Bittgebet. Ja. Zeichen der Demut. Khauf, die Angst vor Allah. Definition. Ibn al-Qayyim, rahimullah, nennte die verschiedenen Definitionen für die Angst, wie zum Beispiel Al-Junayd, radiallahu anh, sagt: Erstmal Al-Junayd, rahimahullah ta'ala, heißt Abu al-Qasim, Al-Junayd ibn Muhammad al-Khazzaz, er ist gestorben 297, rahimahullah ta'ala. Er hat Folgendes einmal gesagt, und das ist auch eine wichtige Aussage für jeden Muslim in seinem Leben. Er sagte: Man lam yahfadh al-Qur'an, ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. Er sagte, rahimahullah ta'ala, wer den Koran al-Karim nicht auswendig gelernt hat und auch nicht Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam wortwörtlich geschrieben hat, aber gemeint ist, überliefert, sich damit beschäftigt, sich mit den Hadithen also auskennt, dieser Person darf man in dieser Religion nicht folgen, nicht Folge leisten, denn unser Wissen wird eingeschränkt, wird näher definiert, wird eingeschränkt durch den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Denn jeder Mensch sagt richtig und sagt falsches. Aber was ist der Maßstab letztendlich? Das sind diese beiden Quellen, rahimahullah ta'ala. Er sagte über die Definition: Die Angst ist die Erwartung der Strafe mit jedem Atemzug. Auch wurde gesagt, die Angst ist die Erschütterung des Herzens und dessen Bewegung durch die Erinnerung an den Gefürchteten. Na, also, die Erinnerung an den Gefürchteten, das soll natürlich Allah Azza wa Jal sein, subhanahu wa ta'ala, das ist das Ziel. Insofern haben wir jetzt Demut ist unser Ziel. Al-Khushu' ist unser Ziel. Und Anzeichen dieser Demut sind zwei Anzeichen. Nummer eins die Angst und Nummer zwei die Furcht, wie wir gleich sehen werden, auf Arabisch Khashya. Das erste Angst ist Al-Khauf und das zweite Khashya ist die Furcht. Und jetzt wollen wir den Unterschied, im nächsten Abschnitt, den Unterschied zwischen diesen beiden. Was ist der Unterschied zwischen Angst und Furcht? Wir meinen natürlich die arabischen Begriffe. Na? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagt, die Furcht ist spezieller als die Angst. Denn Furcht haben diejenigen, die Wissen über Allah besitzen. Allah sagt, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Also, haben wir, Allah sagt es subhanahu wa ta'ala, dass die Gelehrten nicht Angst haben vor Allah subhanahu wa ta'ala, diese Ayah. Das haben sie natürlich auch. Das wird ja nicht ausgeschlossen. Aber entscheidend ist, dass er den Begriff Furcht, den Begriff Khashya, den Gelehrten zuschreibt. Fürchten, das ist eine Sache der Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Und die Tatsache, dass Allah die Gelehrten erwähnt hat, bedeutet, dass es hier um das Wissen geht. Weil sonst, warum sind sie erwähnt worden? Okay? Die Gelehrten werden erwähnt, weil sie im Gegensatz zu anderen Menschen Wissen haben. Das bedeutet, und aus Schlussfolgerung der Imam, rahimahullah ta'ala, dass der Unterschied zwischen der bloßen Angst und der Furcht derjenige ist, dass man Furcht nur haben kann im Zusammenhang mit Wissen. Angst hat jeder. Jeder kann natürlicherweise Angst haben. Wenn man dir mit der Hölle droht, kannst du Angst davor haben. Aber die Ulama, rahimahullah ta'ala, fürchten sich vor Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund ihres Wissens über Allah azza wa jalla. Demnach handelt es sich bei der Furcht um eine Angst, die mit Wissen verbunden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ama wallah inni la atqakum lillah wa akhshakum lah. Bei Allah, ich bin derjenige von euch, der sich am meisten vor Allah in Acht nimmt. Das heißt, der am meisten vor Allah Taqwa hat. Taqwa bedeutet sich in Acht nehmen vor Allah azza wa jalla oder Vorkehrungen zu treffen. Ja, sich vor Allah subhanahu wa ta'ala zu schützen und vor seinem Zorn subhanahu wa ta'ala und am frommsten ist. Natürlich besser wäre hier zu sagen und am gottesfürchtigsten ist, weil das ist ja derselbe Begriff Khashya, den wir gerade herausgearbeitet haben. Angst ist daher Bewegung. Hingegen ist die Furcht Anspannung und Stillstand. Denn derjenige, der einen Feind, eine Flut oder ähnliches sieht, hat zwei Möglichkeiten. Die erste ist die Flucht, also eine Bewegung und dabei handelt es sich um Angst. Die zweite ist Stillstand und Verharren an einem Ort, an dem ihn nichts erreichen kann. Und dies ist die Furcht. An einer weiteren Stelle sagt er, wer Angst hat, wendet sich zur Flucht und zur Tatenlosigkeit. Doch derjenige, der fürchtet... Das heißt zur Flucht, zur Tatenlosigkeit, weil er entgegnet dem Problem nicht. Er hat Angst vor der Sache, also geht er weg davon. Aber derjenige, der Wissen hat, der weiß, wie er mit dieser Sache umgeht. Wer Angst hat, wendet sich zur Flucht und zur Tatenlosigkeit. Doch derjenige, der fürchtet, beruft sich auf das Wissen. Ein Beispiel dafür ist der Unterschied zwischen einem, der kein Wissen über Medizin besitzt, und einem geschickten Arzt. Der erste flüchtet vor der Krankheit, während der Mediziner sich auf seine Kenntnisse über Medikamente und Krankheiten beruft. Ja, der Arzt geht die Sache an und bewältigt das Problem mit der Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Ein weiterer Begriff, der mit der Angst zu tun hat, ist die Verehrung al-Jilal. Hierzu sagt Ibn Qayyim, rahimahullah, die Verehrung ist die Hochachtung, al-Ta'zim. Ta'zim. Verbunden mit der Liebe, Al-Hub. Zusammenfassend erläutert Ibn Qayyim, rahimahullah, diese Arten der Angst, indem er sagt, die Angst ist für die Allgemeinheit der Gläubigen. Die Furcht ist für die wissenden Gelehrten. Die Ehrfurcht ist für die Liebenden und die Verehrung ist für die Nahestehenden. Na, das wollen wir noch einmal genau uns anschauen, inshallah ta'ala. Wir haben also einen Begriff, den hat er eingeführt, das ist der Ijlal. Ijlal heißt also Verehrung. Und zweifellos ist es eine Aufgabe eines Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala zu verehren. Und zur Verehrung Allahs azza wa jal gehört, dass man denjenigen verehrt, der den Quran al-Karim auswendig kennt und auch danach handelt. Und auch, sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, gehört zur Verehrung Allahs, dass man den alten Greis, den alten Mann, ebenfalls in Ehren hält. Diese Hochehren, sagt er, rahimahullah ta'ala, ist Hochachtung, Ta'zim, verbunden mit Liebe. Und daraus können wir jetzt eine Hierarchie stellen und diese Begriffe vielleicht miteinander in Einklang bringen. Die unterste Stufe überhaupt, wir wollen am Ende zur Hochachtung Allahs, zur Verehrung Allahs, also kommen zum Ijlal. Ganz unten auf der untersten Stufe haben wir Al-Khawf, das ist die Angst, die bloße Angst. Die hat nichts zu tun mit Wissen und die hat auch nichts zu tun mit Lieben. Wenn man die Angst verbindet mit dem Wissen, kommen wir zur Furcht, wie wir vorhin herausgearbeitet haben. Denn diejenigen, die Allah wirklich fürchten, das sind die Ulama. Das heißt, wenn wir Angst haben und fügen dazu das Wissen hinzu, kommen wir zur Khashya, zur Furcht. Wenn wir jetzt noch die Liebe hinzufügen, dann kommen wir zu einem Begriff auf Arabisch, heißt Haiba. Den haben wir jetzt noch nicht erwähnt gehabt, aber den haben wir jetzt auch eingeführt und ist auch eine Art Hochachtung, eine Art Ta'zim, das ist der Begriff Ta'zim, den er hier erwähnt hat, Hochachtung. Ja? Das kann man Hochachtung sagen, auf Arabisch Ta'zim, man kann auch sagen Haiba sagen, ist kein Problem. Also, unten haben wir Al-Khawf, wenn wir dazu das Wissen hinzufügen, kommen wir zu Al-Khashya und wenn wir dazu dann noch die Liebe hinzufügen, dann kommen wir zum Ta'zim. Und dann auf der allerhöchsten Stufe kommt der Ijlal zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Ijlal kommt hinzu. Und der Unterschied zwischen diesen vier Stufen, sagte der Imam rahimahullah ta'ala, die Angst ist für die Allgemeinheit der Gläubigen. Wenn du das machst, dann bekommst du die Strafe so. Die Furcht ist für die wissenden Gelehrten. Die Ehrfurcht ist für die Liebenden. Diese Haiba und diese Ta'zim, das ist dann für die Liebenden. Und die Verehrung ist für die Nahestehenden, die Awliya, die Allah Azza wa Jal nahestehen. Denn die Nahestehenden Allah Azza wa Jal, sie dienen Allah Subhanahu wa Ta'ala, nicht, dass wir falsch verstehen, sie dienen Allah Azza wa Jal nicht nur aus Liebe zu ihm. Nein, sie dienen Allah Azza wa Jal aus Angst vor ihm, aus Furcht vor ihm, aus Liebe zu ihm und aus Hochachtung vor ihm. Sie vereinen alle diese Aspekte. Weil manche Leute denken vielleicht, die höchsten, die besten Menschen sind diejenigen, die Allah nicht dienen aus Angst vor der Strafe und aus Liebe zum Paradies, sondern nur einfach aus Liebe zur Zufriedenheit Allahs Azza wa Jalla. Nein, der gläubige Mensch dient Allah subhanahu wa ta'ala aus all diesen verschiedenen Aspekten. Na. Und deswegen die Aufforderung zur Angst in dem nächsten Kapitel. Die Angst ist ein Bestandteil des Iman. Allah fordert die Menschen auf, die Angst vor ihm zu verinnerlichen und sagt, er sagt subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Im Arabischen heißt es hier Angst, dieser Begriff Khauf, den ich erwähnt habe. Ja? Nur im Deutschen müsste man sagen, habt nicht Angst vor ihnen, sondern habt Angst vor mir, wenn ihr wirklich gläubig seid. Insofern wissen wir, dass Angst zu haben Teil des Imans und nicht etwa eine mangelhafte Eigenschaft des Gläubigen ist. Nein, es ist Teil seines Iman. Weiter. Wir lesen jetzt unten im letzten Abschnitt weiter. Allah lobt. Allah lobt diejenigen, die ihn fürchten, indem er sagt: Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Gewiss, diejenigen, die aus Furcht, Khashya, vor ihrem Herrn besorgt sind und die an die Zeichen ihres Herrn glauben und die ihrem Herrn nichts beigesellen und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden, diese beeilen sich mit den guten Dingen und sie werden sie erreichen. Aisha radiallahu anha überlieferte, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich dieser Ayat befragte. Sie sagte radiallahu anha, also noch einmal, sie fragt nach diesen Menschen, die sich beeilen nach den guten Taten, die wetteifern nach den guten Dingen. Sagte sie, ist das derjenige, der illegalen Geschlechtsverkehr begeht, Alkohol trinkt und stiehlt? Er sagte sallallahu alaihi wasallam, nein, o Tochter des Siddiq. Das ist ein Beiname von Abu Bakr radiallahu anhu. Nein, o Tochter des Siddiq. Vielmehr ist es derjenige, der fastet, betet und spendet, doch er befürchtet, dass Allah es von ihm nicht annimmt. Diese sind diejenigen, die sich mit den guten Dingen beeilen und diese werden sie erreichen. Und deswegen, der gläubige Mensch freut sich über seine gute Tat und gleichzeitig hat er Sorgen, dass sie von Allah nicht angenommen wird. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, gehört zu den Imamen des, der Tabi'in, rahimahullah ta'ala, ist gestorben 110. Und nennenswert ist, dass er den Koran al-Karim im Alter von 10 Jahren auswendig gelernt hat. Und dass er, und da liegt nach manchen Gelehrten auch die Quelle des Geheimnisses des Erfolges nach der Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Und zwar ist er gestillt worden, unter anderem von Salama radiallahu ta'ala anha, der Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und wenn das stimmt, könnte man sagen, Milchvater, aber wenn das erst nach seinem Tod war, dann gesetzlich gesehen nicht mehr. Wie dem auch sei, man sagt, dass darin die Quelle des Geheimnisses ist, warum er so ein weiser Mensch gewesen ist, warum er so gesegnet war, möge Allah subhanahu wa ta'ala in sich seiner erbarmen. Er sagte, bei Allah, sie tun das Gute und strengen sich dabei an. Und sie fürchten, dass es von ihnen nicht angenommen wird. Der Gläubige verbindet das Gute mit der Furcht und der Heuchler verbindet das Schlechte mit der Sicherheit. Der Heuchler verbindet das Schlechte mit der Sicherheit. Und der Gläubige verbindet das Gute mit der Furcht. Das ist eine alltägliche Sache, die man in eigenen Augen erfährt. Der gläubige Mensch verbindet das Gute. Das heißt, er macht Gutes und gleichzeitig sagt er, oh Allah, nimm von mir an. Der Heuchler, Gott bewahre, er macht Schlechtes und verbindet das mit der Sicherheit. Das heißt, er macht Schlechtes, er macht Übles und gleichzeitig sagt er, naja, da Allah mich nicht bestraft und da es mir gut geht und da ich keine Angst habe, muss ich bei Allah ja die höchsten Rangstufen einnehmen. Gott bewahre. Uwais al-Qarni, radiallahu anh, sagt in Bezug auf die Angst. Erstmal, Uwais, das heißt richtigerweise al-Qarani, mit einer Fatha auf dem Ra. Das heißt also, ein würde nach ein A neben dem R schreiben. Uwais al-Qarani, rahimahullah ta'ala, gehört zu den Tabi'in, aber er ist nicht irgendein Tabi'i. Sondern Uwais al-Qarani, über den hat der Prophet, er hat gelebt zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat ihn aber niemals gesehen. Und er gehört also quasi zu den Tabi'in. Weil er hat nur Sahaba radiallahu ta'ala anhum erlebt. Uwais al-Qarani rahimahullah ta'ala ist deswegen ein außergewöhnlicher Tabi'i, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn Sachen vorausgesagt hat. Und die sich dann auch bewahrheitet haben. Und zwar hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, Inna khayra at-tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walida wa kana bihi bayadun famruhu falyastaghfir lakum. Das heißt, dieser Uwais rahimahullah ta'ala, der Prophet sagt, der beste der Tabi'in ist jemand, der Uwais genannt wird. Er ist also gemäß der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala derjenige Tabi'i, der die höchste Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala einnehmen wird. Manche Gelehrte haben andere Namen genannt. Manche Gelehrte haben andere Namen genannt, unter Tabi'in, sagten, das wären die Besten. Vielleicht waren sie wissensreicher als Uwais al-Qarani, rahimahullah ta'ala. Vielleicht haben sie mehr Wissen in der Religion gehabt, aber das bedeutet nicht, dass sie die höchste Stellung bei Allah eingenommen haben. Und das Geheimnis seines Erfolges, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm gnädig sein, ist eben, wie der Prophet sagte, er hatte eine Mutter. Und gemeint ist mit er hatte eine Mutter, er hatte eine Mutter, der gegenüber er gütig war. Und man sagt, dass er eigentlich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam auswandern wollte, aber aufgrund seiner Mutter, die ihn brauchte, bei ihm zu Hause geblieben ist und darauf verzichtet hat, nach Medina zu gehen, um den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu sehen. Solch eine Art Güte, solch eine Art Birr ist unvorstellbar. Im Gegensatz dazu finden wir zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam jemand, der zum Propheten gegangen ist und über den der Prophet, den er gefragt hat, hast du Eltern? Er sagte, ja, ich habe Eltern und ich habe sie weinend zurückgelassen. Und er wollte damit stolz sagen, hat seine Eltern geopfert für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte er zu ihm, alaihi salatu wasalam, kehre zurück zu deinen Eltern und bringe sie wieder zum Lächeln, genauso wie du sie zum Weinen gebracht hast. Und über ihn, das Besondere an ihm ist, er war jemand, dessen Dua erhört wird. Und wenn er Dua gemacht hat, weil er hat eine Krankheit gehabt, und auf Arabisch heißt es Bayad, auf Deutsch ist es, weiß ich nicht den entsprechenden Begriff dafür. Wie dem auch sei, das ist wie Weißfleckenkrankheit, so um Deutsch heißt es ungefähr so. Weißfleckenkrankheit. Ja. Nein. Auf jeden Fall diese, oder kann natürlich sein, ein Pigmentschock könnte sein, theoretisch, ich bin kein Arzt. Auf jeden Fall diese Weißfleckenkrankheit hat er gehabt, rahimahullah ta'ala, die ist auch sinngemäß im Koran, Karim, Surat al-Ma'idah erwähnt und in Surat al-Nisa, Surat al-Imran erwähnt. Diese Krankheit hat er gehabt und hat Allah darum gebeten, dass er ihm sie wegnehmen soll. Und dann hat er aber auch gesagt, oh Allah, nimm sie weg bis auf einen kleinen Teil an meinem Körper, damit ich deiner immer wieder gedenken kann und dir immer wieder dankbar bin, wenn ich diesen Teil sehe. Und das war ein Zeichen. Und deswegen hat der Prophet gesagt, es gibt da an seinem Körper eine kleine Stelle, die immer noch vorhanden ist. Das wusste aber keiner außer er selbst. Also es wusste keiner außer Uwais selbst, dass diese Stelle im Körper noch da ist, weil wer guckt den Körper eines anderen Menschen an? Also ich meine, was unter seinen Kleidern ist. Und dann sagt er, bittet ihn darum, dass er für euch um Verzeihung bittet. Deswegen immer wenn eine Gesandtschaft aus dem Jemen zu Umar radiallahu ta'ala anhu kam, fragte er immer nach, und ist unter euch jemand, der Uwais heißt? Und einmal sagten sie ja, und dann hat er ihn gefunden, hat er ihn gefragt, rahimahullah, hat ihn gesagt, ich bitte dich darum, für mich um Verzeihung zu bitten. Und da sagte, rahimahullah ta'ala, o Führer der Gläubigen, normalerweise sollten wir dich darum bitten, uns für uns um Verzeihung zu bitten, denn du bist der Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sagte er, ja, aber der Prophet hat uns über dich berichtet und hat über uns das und das und das und das gesagt. Unter den Tabi'in gibt es jemanden, der Uwais heißt, er hat eine Mutter und er hat eine kleine Stelle, an der er noch leidet, an Weißfleckenkrankheit. Bittet ihn, dass er für euch um Verzeihung bittet. Auf jeden Fall, diese Angelegenheit hat sich dann rumgesprochen, könnt ihr euch vorstellen. Und als die Menschen dann, so heißt es in der Überlieferung, als die Menschen dann zu viel wurden für ihn und jeder zu ihm gekommen hat, mach für mich Dua, bitte für mich um Vergebung, mach für mich Dua. Der hat nichts zu tun gehabt, außer das, ist er irgendwann mal untergetaucht. Untergetaucht und hat sich von den Menschen entfernt, sodass keiner mehr wusste, wo er hingegangen ist. Bis am Tag von Siffin, eine Schlacht, die Ali radiallahu ta'ala anhu geführt hat, bis zu diesem Tag ist er dann, das war im 37 nach Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist er aufgetaucht und hat auf der Seite von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gekämpft und ist in dieser Schlacht gefallen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er sagte, rahimahullah ta'ala, in Bezug auf die Angst, sei in Bezug auf Allah so, als ob du alle Menschen getötet hättest. Gemäß einer anderen Überlieferung sagte er, du wirst diese Stufe nicht erreichen, bis du so empfindest, als ob du alle Menschen getötet hättest. Das heißt, bis du dich schuldig fühlst und die Strafe fürchtest, so wie sich jemand schuldig fühlt und die Strafe fürchtet, der alle Menschen getötet hat. Also ganz, ganz anders, ein ganz anderes Verständnis, als viele Menschen haben. Die denken, inshallah, da wird Allah mir vergeben. Ich hoffe, Allah azizel, ich gehe davon aus, Allah mir vergeben wird. Ich gehe davon aus, dass nach dem Paradies, inshallah, sehen wir uns im Paradies. Also dieses Gefühl der Sicherheit, das war nicht da. Das Gefühl der Sicherheit war verbunden mit dem Gefühl der Angst. Die Sicherheit im Sinne von Überzeugung. Er war überzeugt davon, wenn ich als Muslim bei Allah azizel auftauche und auferweckt werde, dann wird Allah azizel mich ins Paradies eingehen lassen. Aber was lässt dich wissen, wer du bist? Was lässt dich, fühlst du so, wie dieser Mensch fühlt? Taib, dieser Mensch sagt, ich verinnerliche mir, als wäre ich jemand, der alle Menschen getötet hat. Damit ich nicht überheblich werde. Damit ich Allah ständig um Verzeihung bitte. Damit ich weiß, dass ich abhängig bin von der Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, sie hatten Angst davor gehabt, Heuchler zu sein. So sehr, dass sie immer Hudhaifa gefragt haben, radiallahu anhu, weil er davor Bescheid wusste. Er hat dieses Geheimnis gekannt vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der hat mich gefragt, oh Hudhaifa, gehöre ich zu den Heuchlern? Gehöre ich zu den Heuchlern? Bin ich einer von ihnen? Und er, sogar Umar, radiallahu ta'ala anhu, hat Angst gehabt, dass er zu den Heuchlern gehört. Das ist die Art der besten Menschen, der Menschen, die unsere Vorbilder darstellen. Die Frage ist, wie fühlst du in deinem Herzen? Fühlst du so, wie sie fühlt, dann sei frohen Mutes und sei fröhlich darüber und sei Allah darüber dankbar und treffe Allah also auch in diesem Zustand wieder an. Diese Angst, die der Gläubige in seinem Leben empfindet, vergeht im Paradies. Denn Allah sagt, بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für ihn bei seinem Herrn. Und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein. Sie sollen keine Angst, keine Furcht, kein Khauf erhalten am Tag der Auferstehung. Wer sich also zu Lebzeiten vor Allah fürchtet, der wird am Tag der Auferstehung keine Angst verspüren. Na, darüber werden wir auch einen Hadith noch sehen, inshallah demnächst. Stufen der Angst. Es sind zwei Stufen der Angst vor Allah zu unterscheiden. Zum einen die Angst vor der Strafe Allahs und zum anderen die Angst vor Allah selbst. Ibn Qudama radiallahu anh erläutert dies, indem er sagt, die erste Stufe ist die Angst vor der Strafe Allahs und dies ist die Angst der Allgemeinheit der Menschen. Diese Art der Angst erreicht man durch den Glauben an das Paradies und die Hölle, indem man daran glaubt, dass dieser Lohn bzw. Strafe für Gehorsam bzw. Ungehorsam sind. Die zweite Strafe ist die Angst vor Allah selbst. Dies ist die Angst der Gelehrten und Wissenden. So sagt Allah, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Habt ihr gesehen? Allah fürchtet von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Das heißt, die Gelehrten fürchten, diese Ayah heißt es nicht, dass sie die Strafe Allahs fürchten, sondern Allah selbst, subhanahu wa ta'ala. Denn als sie Erkenntnis über Allah, so über seinen Namen und Eigenschaften gewonnen hatten, folgte daraus die Furcht. Diese überflutete das Herz und spiegelt sich dann in den Taten des Körpers wider. Auswirkung der Angst. Die Angst vor Allah und seiner Strafe hat eine große Wirkung auf das Verhalten des Menschen. So erwähnt Allah im Koran, wie diese Angst zur Verrichtung von guten Taten führt. Allah sagt, es geht jetzt hier über die Paradiesbewohner. Möge Allah mich und euch zu ihnen machen. Gewiss, die Frommen, das ist jetzt im Deutschen übersetzt, aber auf Arabisch, Abrar. Abrar, das sind diejenigen Menschen, die sehr viele gute Taten gemacht haben. Das ist vergleichbar mit Al-Barr. Al-Barr ist unter anderem die Wüste oder die Leere. Und diese Wüste ist ja riesengroß, soweit dein Auge reicht. Und damit wird der sogenannte Bar, der Gütige, verglichen. Seine guten Taten sind so viel, wie das Auge weit reicht. Und diese Menschen, natürlich im Deutschen heißt es die Frommen, das geben diesen Ausdruck nicht wieder, diese Bedeutung nicht wieder. Deswegen sagen wir, gewiss, die Abrar trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist. Aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, die sich sprudelnd hervorströmen lassen. Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Und sie geben, obwohl man sie liebt, Speise zu essen einem Armen, einer Waisen und einem Gefangenen. Sie sagen, wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Wir fürchten ja von unserem Herrn einen Tag, der düster blicken lässt, einen unheilvollen. Allah sagte dann subhanahu wa ta'ala sinngemäß, so bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten. Sie helfen den Menschen nicht aus irdischen Beweggründen, sondern aus Angst vor Allah sowie aus Furcht vor den Ereignissen am Tag der Auferstehung. Ja. Jetzt springen wir auf die nächste Seite, mitten in der Seite, eine weitere Folge der Angst. Eine weitere Folge der Angst vor Allah ist, dass die Sünden und Begierden verachtet werden. So sagten Ibn Qudama radiallahu an, zu den Früchten der Angst gehört, dass sie die Begierden unterdrückt und die Genüsse verdirbt. Auf diese Weise werden die beliebten Sünden bei diesen Menschen verhasst und verdorben. Natürlich sind hier nur die verbotenen Genüsse gemeint. Denn es gibt auch Genüsse, die Allah erlaubt hat. Na, deswegen, der Mensch hat natürliche Neigungen. Und zu den natürlichen Neigungen gehört zum Beispiel seine Liebe nach Geld, seine Liebe nach Macht. Und diese natürliche Neigung ist überlebenswichtig. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen das auch ins Herz gegeben. Stell dir mal vor, der Mensch hätte keine Sorgen. Der Mensch würde keine Sorgen haben, in seinem Leben. Dann würde er auch den Notwendigkeiten seines Lebens nicht nachgehen, wie Essen und Trinken und heiraten und Kinder bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, deswegen diese natürlichen Neigungen in seinem Innersten, in seiner Fitra, hat Allah Azza wa Jal den Menschen ab Geburt mitgegeben, von Geburt an mitgegeben. Sie sind notwendig. Und der Islam kommt dann, beziehungsweise in diesem Fall hier, die Angst vor der Strafe Allahs Azza wa Jal und die Liebe und die Hoffnung auf das Paradies, diese Angelegenheiten quasi halten diese Neigung in Schacht. Sie kontrollieren diese Neigung. Sie sagen dir nicht, du sollst diese Neigung loswerden. Das heißt, durch die Liebe nach Geld loswerden. Nein. Aber du sollst sie kontrollieren, indem du darauf achtest, woher du das Geld erwirbst. Und es dir nicht egal sein soll, ob es aus Halal oder Haram kommt. Und auch wie du es ausgibst und auch während du es aufbewahrst, dass du eben die Zakat und die anderen Anrechte, auch das Vermögen, hergibt. Das heißt also, die Angst ist ein Mittel, um diese Neigung des Menschen zu kontrollieren. Ein schönes Beispiel für die Wirkung der Angst auf die Gelüste gibt Ibn Qudama radiallahu anhu, indem er sagt, so wie der Honig von demjenigen, der ihn begehrt, verabscheut wird, wenn er weiß, dass er Gift enthält, genauso werden die Gelüste durch die Angst verbrannt. Ja. Jetzt springen wir rüber auf die nächste Seite, in die Mitte. Die Angst vor Allah hat nicht nur im Jenseits, sondern auch im Jenseits großen Nutzen. Zu den wundervollsten Früchten der Angst vor Allah gehört, dass er ein Grund ist für den Genuss des Schattens von Allahs Thron am Tag der Auferstehung. So erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die 7 Personengruppen, die sich im Schatten von Allahs Thron aufhalten dürfen werden. Es gibt 7, denen Allah Schatten gewähren wird an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt außer seinem Schatten. Ein gerechter Herrscher, ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs aufwuchs, ein Mann, dessen Herz an den Moscheen hing, 2 Menschen, die einander für Allahs Wohlgefallen liebten, sich deshalb trafen und sich deshalb verließen. Ein Mann, der von einer hübschen und angesehenen Frau zum illegalen Geschlechtsverkehr verführt wurde, jedoch sagte, ich fürchte Allah. Ein Mann, der so spendete und es derart verbarg, dass seine linke Hand nicht wusste, was seine rechte Hand spendete. Und ein Mann, der Allah im Stillen gedachte und dessen Augen deshalb tränten. Einen dieser sieben erwähnte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, ein Mann, der von einer hübschen und angesehenen Frau verführt wurde, jedoch sagte, ich fürchte Allah. Ebenfalls zu diesen sieben gehört derjenige, der durch seine Angst diese Ehre erlangte, so sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und ein Mann, der Allahs im Stillen gedachte und dessen Augen deshalb tränte. Neben der Furcht ist es vor allem die Scham vor Allah, die den demütigen Diener zum Weinen bringt. Denn schaut er sich all die Gaben Allahs an, insbesondere seine Großmut, ihm seine Gaben selbst dann nicht zu entziehen, wenn er sündigt, schämt sich das Herz des Dieners und es fließen die Tränen. Stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala würde den Menschen für jede Sünde, die er begeht, eine Ni'ma entziehen oder eine Ni'ma verringern. Es wäre eine Katastrophe. Und wer sich diese Sache bewusst macht, Allah subhanahu wa ta'ala ist natürlich unvergleichbar mit seiner Schöpfung. Denn wenn du die Schöpfung anschaust, der Mensch hält es einmal vielleicht aus, zweimal aus, am dritten Mal entzieht er den Unterhalt, kürzt er das Taschengeld oder was auch immer er macht mit seinen geliebten Menschen. Wenn Allah so mit uns umgehen würde, dann sehen wir alt aus. Eine weitere Folge der Angst vor Allah ist die Sicherheit im Jenseits. Abu Huraira radiallahu anh überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete, dass Allah sprach. Also das ist jetzt ein Hadith, Qudsi, ein heiliger Hadith. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. Ich werde in meinem Diener keine zwei Gefühle der Angst und keine zwei Gefühle der Sicherheit vereinen. Zwei Gefühle der Angst, gemeint sind diesseits und im Jenseits. Zwei Gefühle der Sicherheit, einmal im Diesseits und auch in meinem Jenseits. Allah gibt beides nicht. Wenn er mich im Diesseits fürchtet, werde ich ihn am Tag der Auferstehung das Gefühl der Sicherheit empfinden lassen. Und wenn er sich im Diesseits vor mir sicher fühlt, werde ich ihn am Tag der Auferstehung Angst spüren lassen. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete ebenfalls, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La yaliju an-nar rajulun baka min khashyati Allah ta'ala hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'. In die Hölle wird so lange kein Mann eintreten, der aus Angst vor Allah weint, bis die Milch wieder ins Euter gelangt. Ibn Abbas radiallahu anhuma überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Aynani لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت وعين باتت تحرس في سبيل الله. Zwei Augen werden vom Höllenfeuer nicht berührt. Ein Auge, das aus Furcht vor Allah weinte, und ein Auge, das auf dem Weg Allahs in der Nacht Wache hielt. Wege zur Angst vor Allah. Die Angst vor Allah hängt von der Kenntnis des Menschen über seinen Schöpfer ab. Je mehr Wissen er über Allah hat, desto mehr wird er ihn fürchten. Denn das Verhalten des Menschen wird durch sein Wissen bestimmt. Sieht ein kleines Kind eine giftige Schlange, wird es sich nicht entfernen, sondern sich ihr nähern und sie anfassen. Der Grund dafür ist, dass das Kind noch nicht genügend Wissen über die Eigenschaften des Tieres besitzt. Im Gegensatz dazu würde ein erwachsener Mensch beim Anblick einer giftigen Schlange fliehen, da ihm bewusst ist, welche Folgen es haben kann, wenn er einem solchen Tier zu nahe kommt. Wer nicht weiß, wer Allah ist und wer die Namen und Eigenschaften Allahs nicht kennt, der wird in seinem Herzen keine Angst oder Furcht vor Allah empfinden. Daher ist die Beschäftigung mit den Namen und Eigenschaften Allahs eines der wichtigsten Mittel, die Furcht vor Allah zu erlangen. Im Koran warnt Allah die Menschen vor sich selbst, so sagt er: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst und zu Allah ist der Ausgang. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, diese Ayah ist jetzt wichtig für den weiteren Verlauf des Hadithes: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Preist er ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Ibn Umar radiallahu anhuma berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayah auf dem Minbar las und dann sagte. Also auf der Kanzel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayah vorgelesen und dabei gesprochen: Yumajjidu Rabba nafsah, anal Jabbar, anal Mutakabbir, anal Malik, anal Aziz, anal Karim. Der Herr preist sich selbst. Ich bin der Gewalthaber, Al-Jabbar. Ich bin der Stolze, Al-Mutakabbir. Ich bin der König, Al-Malik. Ich bin der Allmächtige, Al-Aziz. Ich bin der Gütige, Al-Karim. Ibn Umar, radiallahu anhuma, sagte, da wackelte der Minbar, bis wir dachten, dass er umfällt. Ein weiteres Mittel zur Vermehrung der Furcht und der Angst vor Allah ist das sorgfältige Lesen und Verinnerlichen des Korans, der Tadabbur. Hierzu sagte Ibn Qayyim, rahimullah, nichts ist für den Diener nützlicher für sein diesseitiges und sein jenseitiges Leben und nichts führt ihn näher zu seiner Rettung, als das sorgfältige Lesen und Verinnerlichen des Korans und das eingehende Nachdenken über die Bedingungen der Ayat, der Bedeutung der Ayat in diesem edlen Buch. Ibn al-Jawziyya, rahimullah, sagte, bei Allah, würde ein vernünftiger Gläubiger die Sura Al-Hadid, das Ende der Sura Al-Khashr, Ayat Al-Kursi und die Sura Al-Ikhlas mit Überlegung und mit geistiger Gegenwart und Bedachtsamkeit lesen, würde sich sein Herz aus Furcht vor Allah spalten und sein Verstand über die Erhabenheit Allahs staunen. Wir werden uns inshallah ta'ala zur besseren Verinnerlichung, zur Erlangung der Demut im Salah und auch den Adhkar nach dem Salah, Surat al-Baqarah, die Ayat 255, näher anschauen, bi'idhnillahi ta'ala, das heißt Ayat al-Kursi, und auch andere Ayat, wir zusammen auch Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ibn Taymiyyah sagte, rahimahullah, jeder Ungehorsame gegenüber Allah ist ein Unwissender, und jeder, der sich vor ihm fürchtet, ist ein gehorsamer Gelehrter. Na'am. Mit diesem Zitat, ich sage noch was kurz dazu, beenden wir inshallah ta'ala, weil die letzten Kapitel in diesem Abschnitt, das sind Hinweise auf die Überschriften, die einer, die jeweils einen ganzen Vortrag bedürfen. Deswegen, die Aussage von Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, jeder Ungehorsame gegenüber Allah ist ein Unwissender. Und jeder, der sich vor ihm fürchtet, ist ein gehorsamer Gelehrter. Wenn wir das Ende anschauen, jeder, der sich vor Allah fürchtet, jeder, der vor Allah Khashya hat, Taqwa hat, Khauf hat, das ist ein Gelehrter. Und daraus erkennen wir, wenn wir von Gelehrten sprechen, im Koran al-Karim, die Ayah, die wir vorhin gesehen haben, innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama, die Gelehrten sind diejenigen, die sich vor Allah fürchten. Diese Ayat erklären uns, dass der wahre Gelehrte derjenige ist, der nicht nur Wissen hat, sondern der auch nach seinem Wissen handelt. Und du kannst sowieso nicht alles wissen, aber entscheidend ist, dass der Teil, den du weißt, dass du den auch umsetzt. Und da bist du wirklich gelehrt in Bezug auf das, was du weißt. Und dann ist das Wissen, was du hast, Argument für dich. Der erste Satz, jeder Ungehorsame, das heißt Sünder, ist ein Unwissender. Weil entweder hat ihm sein Wissen nichts genutzt, dann ist er mindestens so wie jemand, der es nicht gewusst hat, wenn nicht sogar noch schlechter, weil er hätte von seinem Wissen profitieren können. Aber entscheidend ist, in diesem Sinne verstehen wir die folgende Ayah im Koran al-Karim, in Surat al-Nisa, in der Allah sagte, Azza wa Jal, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. Das heißt, sinngemäß übersetzt, die Annahme der Reue obliegt Allah nur für diejenigen, die in Unwissenheit Böses tun und hierauf bei Zeiten bereuen. deren Reue nimmt Allah an. Wenn wir diese Ayah so anschauen, könnte man darunter verstehen, dass Allah Azza wa Jal die Tauba nur annimmt von Sündern, wenn sie Nummer 1 die Sünde in Unwissenheit begangen haben, also nicht wussten, dass es verboten ist, und gleich nach der Sünde Tauba gemacht haben. Der zweite Aspekt ist unproblematisch. Allah nimmt von denjenigen Menschen an, die nach ihrer Sünde auch Tauba machen und nicht weitermachen mit der Sünde. Aber der erste Punkt ist etwas problematisch. Da, wie können wir sie als Sünder bezeichnen, wenn sie gar nicht gewusst haben, dass es eine Sünde ist? Nein. Gemeint ist jemand, der wusste, dass es eine Sünde ist, aber er ist trotzdem hier als Unwissender bezeichnet worden, weil er nicht weiß, wer Allah Azza wa Jalla wirklich ist. Wenn er Allah subhanahu wa ta'ala einschätzen würde, wie es ihm wirklich gebührt, wenn er ihn kennen würde, wie es ihm gebührt, hätte er diese Sünde nicht begangen. Und das ist gemeint hier mit der Art Unwissenheit. Allah obliegt die Reue, die Annahme der Reue, nur in Bezug auf diejenigen, die in Unwissenheit Böses getan haben. Und das bezieht sich auf praktisch jeden Sünder. Und so hat jeder Sünder die Möglichkeit, sich Allah also reuevoll zuzuwenden. An dieser Stelle sind wir fertig, inshallah ta'ala, mit unserem ersten Block. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.